du? Bist du ganz alleine hier? Na? Oder ist noch jemand bei dir? Ich habe hier 10 Hinweise auf eine Person, die nicht im Unterhaus weilt. Ja, dann fange ich mal an, ne? Okay. Ja, ist denn der Jürgen auch schon da? Hallo. Wollen wir das wirklich als Intro nutzen? Das ist ein bisschen creepy. Ich dachte, wir ziehen das jetzt die ganze Folge lang durch. Okay. Okay. Also, ich würde mir diese Folge meinem Freund Sascha. Das wird voll schön. Liebe Grüße. Wenn der Sascha, der ist arbeitslos. Was macht? Nein, Sascha ist tatsächlich nicht arbeitslos. erstens, ich wurde 1968 geboren. Das ist noch nicht so lange her. 41 Jahre später starb ich tragisch. Wann? 68? Ja. Okay. In den wilden Zeiten. Was haben wir da so für Zeiten? So Bürgerrechtsbewegung. Geht euch das auch so, dass ihr eigentlich gar nicht wollt, dass am Anfang erraten wird und dass ihr eigentlich möglichst schnell weiter zum Hinweis Nummer 2? Total. Ich glaube, bei euch beiden ist es tatsächlich nicht so, weil ich glaube, ihr gebt selten Hinweise am Anfang, die irgendwie was bringen. Nee, weil bei Shots manchen, fired. Naja, weil bei manchen Dingen ist es halt wirklich so ein Spiel mit dem Feuer, dass man Sachen raushaut, wie in der Freddie Mercury-Folge, so ein Hop oder Top. Entweder die Person beißt jetzt total drauf an, weiß sofort Bescheid, oder aber die Information ist relativ nutzlos für sie. Wie hier, also, das Hinweis mit Nummer dem zwei. Charlie Chaplin Lookalike. Hinweis Nummer zwei. Dominik, oder gib uns doch Hinweis den Nummer zwei. Die Queen ernannte mich zum Order of the English Empire. Nicht schlecht für einen ausgebildeten Klempner. Super Mario. Nee. Ja, es ist Super Mario. Das. Wer ist ein ausgebildeter Klempner? Und wer ist 2009 unter tragischen Umständen ums Leben gekommen? Na gut, also ich sag mal andersrum. Klempner können halt einfach mal jeder sein, der irgendwo eine Ausbildung gemacht hat und dann später für ganz andere Sachen bekannt worden ist. Das ist richtig. Oder der nicht durch andere Sachen bekannt geworden ist. Ich frage mich, ob es weltberühmte Klempner gibt. Weltberühmte Klempner für 100. Aber ich glaube, das wäre doch auch wieder so ein Ding. Dann nimmst du halt genau sowas wie Super Mario, also so Figuren, die zwar Klempner sind, aber nicht dafür bekannt. Ich möchte übrigens an dieser Stelle kurz mal einhaken und sagen, dass ich jüngst, als ich es vorgelesen habe, einen Fehler im Hinweis Nummer 1 bemerkt habe. Und zwar ist diese Person nicht 41 Jahre später gestorben, sondern 39 Jahre später. Wenn man rechnen könnte, wäre man schlauer. Boah. Wie viele Jahre sagtest du jetzt? 41. Jetzt bin ich so durcheinander, ich kann also ich knapp kann 40 ist ja scheißegal. Ich kann das nicht mehr lösen. Also 2008. Hilft mir auch nicht weiter. Was waren 2008? Ja, aber das würde 2007. Ja. Ist ja noch schlimmer. Kommt darauf an, wann, also so vor oder nach dem Geburtstag verstorben. Aber das wird euch so oder so jetzt nicht so massiv in eurem Rat hin beeinflussen, vermute ich. Drittens, meine Freunde und Bekannten nannten mich Coco, weil ich zu schwarzhumorigen Scherzen neigte. Besser als mein anderer Spitzname. ... What? Gehe ich recht in der Annahme, dass uns Coco nicht weiterhilft und der andere uns schon weiterhelfen würde? Das ist absolut richtig. Okay. Oh Mann, ey. Coco, der Klempner. Das klingt aber doch, das geht gut von der Zunge. Coco, der Klempner. Es gibt doch Coco, der Affe, diese Kindersendung. Und Kokos, der Geschmack. Jetzt bin ich, im nächsten Hinweis kommt einer von euch beiden explizit namentlich erwähnt vor. Also wenn ihr jetzt nicht noch bei der 3 das Ganze erraten wollt, dann kommt der jetzt, Achtung. Ich war einer der größten Markenbotschafter aller Zeiten. Wird interessant, ob selbst Philipp mich und meine supportete Marke kennt. Oh, Moment, also wenn die Frage ist, also wenn der Zweifel bei mir steckt, dann müsste es entweder Bier sein. Also ich nehme an, es ist ein Basketballspieler. Wenn ich der größte Markenbotschafter aller Zeiten war, dann war es ein Basketballspieler. Einer der. Naja, dann warst du ein Basketballspieler. Gibt es irgendwelche Basketballspieler, die viel zu früh verstorben sind? Das ist auch nicht mein Fachgebiet. Der Dominik stöhnt nicht, das heißt, ich bin froh, weil weiter als Hinweis Nummer 5 wollte ich eigentlich gar nicht kommen, weil ich glaube, dass selbst die 5 jetzt schon zu viel ist, aber es gibt noch viele interessante Hinweise, aber ich glaube jetzt, jeder einzelne Hinweis wird jetzt sehr deutlich, sehr schnell werden. Oh Gott, das ist schon wieder so viel Druck. Also, ready, steady, fünftens. Mit 27 Jahren wurde ich jüngster und erster britischer Weltmeister in meiner Disziplin. Es blieb trotz vieler weiterer Erfolge mein einziger Titel. Vettel? Nein, Vettel ist noch nicht. Ich würde sagen, das ist ja viel, gestorben. Viel jünger. Und ich überlege gerade. Britischer Weltmeister. Bitte? Britisch. Stimmt ja. Ach. Also, er ist Weltmeister geworden als Brite. Aber es ist ein Brite. Und aber nicht Senna, oder? Nein, es ist ein Brasilianer. Oh Gott, sag das niemals laut. Was? Senna ist der brasilianischste Brasilianer, den man überhaupt. Also, wenn du in Brasilien sagst, dass Senna ein Brite war, dann werden sie steinig. Und das meine ich wirklich, wirklich. Hui. Sechstens. Langweilige Konkurrenten waren mir ein Grauen, weil mein Metier für mich ums Testen der Grenzen ging. Mein Motto. If in doubt, flat out. Im Zweifelsfall Vollgas. Was? Was ein Motto? Kannst du das nochmal vorlesen, bitte? If in doubt, flat out. Also if in doubt, flat out. Flat out heißt halt Vollgas. Ja. Ja, klingt jetzt schon eher nach Rennfahrer. Oh Gott, ein Rennfahrer. Rennfahrer. Darf ich bitte weitermachen? Ich bin so froh, dass es so weit kommt überhaupt. Ja, 2020, ich wüsste jetzt, aber dann sage ich es halt nett. 2020 wird es zum 35. Jubiläum meines Triumphs ein mehrtägiges Festival meiner Heimat geben. Gott, ich kenne nicht mehr Rennfahrer. Okay, das glaube ich hilft nicht weiter. Solange ich am Boden war, war ich trotz meines Spitznamens scheinbar unzerstörbar. Ich schrottete über 15 meiner ikonischen Boliden und flog sogar einmal mit 200 km/h aus der Kurve in eine Schlucht. Ich kam mit gebrochenen Wangenbeinen, gepresster Lunge und Trauma davon. Ich wollte jetzt sagen, dass die Fahrzeuge, die mir ausweichen, explodierten auch. Das klingt jetzt so, als wäre er nicht immer am Boden gewesen. So, und jetzt, ja, wir sind jetzt, schon mache, jetzt mache ich was anderes, so, weil ich glaube, also ich habe die Reihenfolge der Hinweise eigentlich anders, aber ich bin mir sicher, dass dieser Hinweis euch beide draufbringen wird. Also ziehe ich einen anderen Hinweis vor. Achtung, ich starb bei einem selbstverschuldeten Hubschrauberabsturz. Mit mir mein 5-jähriger Sohn und 2 unserer Freunde. Boah, das ist hart. Das ist mega hart. Vor allem der Sohn von das war halt ein 6-jähriger Kumpel von seinem 5-jährigen Sohn. Alter. Das ist ultra hart. Ich habe aber immer noch keine Ahnung. Also mir fallen auch echt gerade überhaupt keine Rennfahrer ein. Okay, dann Philipp, du hast jetzt die einmalige Chance, dass du einen Sportler errätst vor dem Jürgen und vor mir. Ich bin gespannt. Also, ihr habt ja schon ziemlich offensichtlich rausgearbeitet, dass es ein Rennfahrer ist. Die Computerspielreihe, die meinen Namen trägt, umfasst über 10 Teile und zig Millionen verkaufte Einheiten. Colin McRae? Ja. Ach, Rally. Aha. Aha. Der Spitzname ist Rollin McCrash. Und die Marke, die ihr gefeatured hat, ist Subaru. Was eine geile Idee. Der blau-gelbe Subaru Impreza ist ein absoluter Kultwagen und den kennt jedes kleine Kind unterdessen. Und Subaru ist ja eine kultige Marke, aber der hat halt der Marke halt echt nochmal zu wahnsinniger Popularität durch den Rallye-Sport und durch seinen WM-Titel Wusstest du überhaupt nicht, dass es Subaru fährt? Wer hat diese Hinweise geschrieben? Das war ich. Du warst es. Dann, ja. Dann halte ich mich mit meinem Lob zurück, aber es ist eine sehr gute Idee gewesen. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Der mindestens 98% des Lobs an den Sascha, dem ich ja diese Folge gewidmet habe. Und ach, der ist nämlich ein riesen Subaru-Fan. Hat unter anderem auch sein Hobby, sein Motto, dieses If in doubt, flat out als Aufkleber auf so einem Subaru. Echt? Okay. Ja. Ich bringe ja meinen italienischen Sportwagen auch immer zum Subaru-Vertragspartner in die Werkstatt. Das wollte ich an der Stelle nur mal loswerden. The power of marketing. Ja, es ist halt ein Fiat. Ja, ja, sage ich doch. Italienischer Sportwagen. Dann empfehle ich ihm noch den Song Draußen hinterm Fenster von der Element of Crime. Das ist das einzige Lied, wo ich weiß, dass Subaru als Marke namentlich vorkommt. Wisst ihr was, fällt mir, wo du gerade so aussprichst, Subaru, wisst ihr was, wenn ihr mal wirklich, wirklich was ganz Schlimmes erleben wollt, ja. dann ruft mal bei irgendeinem Subaru-Händler an und lasst euch in die Warteschleife legen. Die haben so eine ganz schreckliche, selbstgedichtete Warteschleifenmusik, die so Super, super, Subaru. So, also, es ist, okay. Es ist jetzt die Hölle. Es ist wirklich die Hölle. Ja, das also klingt ruft, absolut fantastisch. Ruft alle morgen mal bei eurem Subaru-Händler an und sagt einfach, lasst mich bitte mal kurz 5 Minuten in der Warteschleife. Ihr werdet euch die Pulsadern aufschneiden wollen. Kleiner Hinweis an alle, die sich überlegen, eine Telefonwarteschleife musikalisch zu unterlegen. Nehmt Lieder, die nicht so viele Instrumente vermischt haben, mit wenig Bässen und wenig Höhen. Nimmt einfach Podcasts. Super, kann man wenigstens noch was lernen. So ist viel besser. Was richtig schlimm ist, es gab mal einen Computerhändler, wenn du da angerufen hast, irgendwann in der Warteschleife, dann lief Klaviermusik, aber nur ganz, ganz hoch. Und das Problem war nicht, dass es nicht klar war, sondern die Töne waren total verzerrt, weil halt, ja, so die Abtastrate von so einem Telefon ist halt einfach nicht besonders hoch. Und das hörst du halt bei Höhen enorm. Und es klang echt, echt fies. Ich bin jetzt echt geknickt, dass ich da nicht drauf gekommen bin, weil ich so auf Rennfahrer war, dass ich nicht an Rallye gedacht habe. Das ist sehr ärgerlich. Und ich sag sogar noch einen Rennfahrer vorhin. Naja, ich war ja bei Rennfahrer, aber nicht bei Rallye, sondern bei irgendwie Formel 1. Tja. Kenne ich sonst noch einen Rennfahrer in Sachen Rallye? Die Antwort ist nein. Und vor allen Dingen, Philipp, du merkst jetzt fürs Leben, dass Ayrton Senna Brasilianer war, okay? Aber das hat doch gar nicht gesagt. Du willst nicht so sein wie der Jürgen. Wow! Was für ein schönes Schlusswort. Bis denn. Und ob ihr sein wollt wie Jürgen oder nicht, das dürft ihr selbst entscheiden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.